Tag Timer. Ich bin ein Tag Timer. Ich steig aus meinem Bett, träume abends in die Nacht. Tag Timer. Ich bin ein Tag Timer. Ich liebe es zu schlafen, aber ich gehe nach Hause. Schlafwandern.